Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Michel Houellebecq ist ein Star in der französischen Literaturszene und ein Provokateur. Er polarisiert gern, zum Beispiel durch kontroverse Äußerungen zum Islam. Houellebecq, ist er ein ironischer Gesellschaftskritiker oder ein berufsmäßiger Skandalautor? Bonsoir, Monsieur Houellebecq. Bonsoir. Sie tauchen in Ihrem neuen Roman selbst auf, der Autor Michel Houellebecq, in Ihrem Buch. Der muss in Gegenwart von Journalisten immer trinken, um sie zu ertragen. Brauchen Sie Alkohol jetzt? Oui, je veux bien, oui. Wir hätten Sekt, wir hätten ein bisschen Bier und wir hätten auch ein bisschen... Alors le Schnaps. Michel Houellebecq, ein Enfant terrible, das dieses Jahr 60 Jahre alt wird. Gern gesehener Gast in Talkshows. Alors le Schnaps. Sie nennen Ihr alter Ego im Buch eine alte, kranke Schildkröte. Wie viel hat denn diese Figur mit Ihnen, mit dem wahren Michel Houellebecq gemein? Moi, oui. Oui, j'aime bien les tortues. Ja, er mag gerne Schildkröten. J'ai une vraie sympathie pour les tortues, oui. Er hat viel Sympathie für Sie. Ich trouve que j'ai un peu une tête de tortue. Und er findet, sein Kopf sieht auch ein bisschen aus wie der von einer Schildkröte. Polemiker, depressiver Zeitkritiker. Einer der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart, zumindest was seine Auflagen angeht. Mit einer Auflage von 250.000 startete sein letzter Roman Unterwerfung, Soumission. Der Dichter ist der, der sich mit Öl einreibt, nachdem er die Rettungsmasken verbraucht hat. Gestern Nacht war die Welt fügsam. Eine Brise wehte durch die hingerissenen Palmen. Aber auch Dichter, Liedtexter, Essayist, Filmemacher, Fotograf. Ein Multitalent. Bei einer Fotoausstellung 2016 in Paris widmete er einen Raum seinem verstorbenen Hund Clément. L'amour, Liebe. Was ich bemerkenswert an diesem Autor finde, das ist die Tatsache, dass er eine ungeheure Verbreitung hat, vor allem auch in Kreisen, die sich ansonsten wenig für Literatur oder Literarisches interessieren. Meine These momentan dazu würde lauten, dass das so ist, weil Houellebecq in seinen Werken also so ein gewisses Wissen aufgreift, das so in den 80er, 90er Jahren so zunächst einmal in der Soziologie formuliert wurde und über den Zeitungsdiskurs so, sage ich mal, eine gewisse Öffentlichkeit erlangt hat, die zunehmende Ökonomisierung des Alltages, das heißt das ökonomische Denken, in Lebensbereiche eindringt, die eigentlich davon ausgeschlossen waren und dass das zu einer gewissen Auflösung von gesellschaftlichen Banden führt. Der Romanist Lars Schneider, derzeit vertritt er eine Professur an der Universität Erfurt, ist hin und her gerissen zwischen Bewunderung für den umstrittenen Autor und nüchterner Skepsis. Also so ein Konsens bei vielen Literaturwissenschaftlern ist, dass es eigentlich literarisch nicht viel hergibt, weil man Houellebecq in so einem Fortläufer der großen realistischen Autoren zum Teil, als solchen betrachtet man ihn und in diesem Vergleich, dem hält er einfach nicht stand. Allerdings gibt es jetzt diverse poetologische Texte, wo von ihm selbst gesagt wird, dass ihn Stil eigentlich nicht interessiert und er hätte gar keinen. Vor kurzem bin ich 30 geworden. Nach chaotischem Beginn verlief mein Studium ziemlich erfolgreich. Heute bin ich eine mittlere Führungskraft. Als Programmierer in einem EDV-Dienstleistungsbetrieb verdiene ich netto das 2,5-fache vom Mindestlohn. Das ist eine ganze Menge Kaufkraft. Im Großen und Ganzen kann ich mit meiner gesellschaftlichen Stellung zufrieden sein. In sexueller Hinsicht dagegen sieht es weniger berauschend aus. Ich habe mehrere Freundinnen gehabt, aber immer nur für kurze Zeit. Da ich nicht besonders schön oder charmant bin und zudem häufig unter Depressionen leide, entspreche ich dem, was die Frauen in erster Linie suchen, nicht im geringsten. Seine Helden sind farblose Durchschnittstypen. Informatiker wie in Ausweitung der Kampfzone, Angestellte, Sekretärinnen, Wissenschaftler. Finanziell abgesicherte Repräsentanten eines freudlosen Routinelebens, das sich in einem grauen Koordinatennetz zwischen Depression, der Suche nach Liebe und sexuellen Eskapaden nach Feierabend und im Urlaub bewegt. Vermeintlich schreibt Michel Houellebecq dabei immer über sich selbst. Michel heißen zahlreiche seiner Figuren. Als Informatiker verdiente sich der studierte Agrarökonom selbst jahrelang seinen Lebensunterhalt, bevor er mit seinem ersten Roman »Ausweitung der Kampfzone« 1994 den literarischen Durchbruch schaffte. Michel Houellebecq war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt oder 36, je nachdem, welches Geburtsdatum man zugrunde legt. Houellebecq ist nicht 1958 geboren, das Geburtsdatum, zu dessen Verbreitung er selbst beigetragen hat, sondern bereits 2 Jahre früher. Michel Houellebecq erfindet sich als Autor selbst. So lautet die zentrale These von Denis de Montpion in seiner unautorisierten Biografie über Michel Houellebecq. Eigentlich heißt er Michel Thomas. Houellebecq ist der Name seiner Großmutter väterlicherseits, bei der Junge aufgewachsen ist. Der Autor selbst lehnt diese Biografie massiv ab. Kein Wunder, zeichnet der Biograf doch das wenig schmeichelhafte Bild eines berechnenden, seinen Erfolg gezielt durch Marketingmaßnahmen vorantreibenden Literaturstars. Dazu gehört auch das Prinzip der Provokation und der Selbstinszenierung. Sind Sie, wenn Sie so eine Zukunftsvision haben, Realist oder Pessimist? Plutôt comme un optimiste, parce que là, il faut encore que la France réussisse sa transformation en parc d'attractions, ce qui n'est pas du tout gagné. Hein. Also er ist eher ein Optimist, sagt er, und findet das auch gut, wenn Frankreich ein Vergnügungspark wird. Das wiederum klingt eher auch zynisch. Pourquoi? Warum? Dann ist es Optimismus. Bah, quand même, à la fin de mon livre, la France s'en sort bien sur le plan économique. Am Ende des Buchs geht es ja für Frankreich zumindest finanziell ökonomisch gut aus. Auprès d'une transformation de ses principales activités, mais enfin c'est quand même décrit comme un destin heureux. Das ist schon ein gutes Ende eigentlich, also wie im Märchen. Non, c'est plutôt une fin très optimiste par rapport à mes habitudes. Also für seine Verhältnisse ein sehr optimistisches Ende. In der Öffentlichkeit geht es ja so weit, dass er also auch seine Figuren in der Öffentlichkeit spielt, nicht? Also wenn man sich mal anschaut, wie der zum Erscheinen verschiedener Romane aufgetreten ist, da hat man immer den Eindruck, okay, der ist tatsächlich wie ein Elementarteilchen ein begeisterter Besucher von Swingerclubs. Wenn man seine Interviews in Swingerclubs gibt und dergleichen, dann liegt man das natürlich nahe. Aber das heißt nicht, dass jetzt nicht zum anderen Zeitpunkt das ganz anders wieder sein kann. Dem ist eigentlich nichts zu trauen. Das Prinzip Houellebecq funktioniert, überspitzt formuliert, immer gleich. Der französische Autor formuliert in Interviews eine schockierende These, wie sie eine der Figuren in seinen Büchern vertritt. Eine Gesellschaft, die sich in einen rein kommerziellen Freizeitpark verwandelt, ist gut. Der Islam ist die dümmste Religion von allen. Die Prostitution abzuschaffen, heißt, die Ehe unmöglich zu machen. Das Klonen von Menschen ist die Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme. Die Medien berichten über diese Statements, ein Sturm der Entrüstung bricht los. Genau diese gezielte Grenzüberschreitung zwischen Fiktion und Literatur gehört zu seiner künstlerischen Performance, schreibt Julia Enke in ihrer literaturwissenschaftlichen Analyse von 2018 »Wer ist Michel Houellebecq?« Reaktionär, misogyn, islamophob, pornografisch. Houellebecqs Gegner stilisierten ihn zum Schreckgespenst. Jedes Mal glaubte man dabei allerdings, den Autor, dessen Humor gerne unterschätzt wird, kichern zu hören. Was er in Abrede stellt, ist eine Übereinkunft, nämlich die, dass Literatur und öffentliche Rede zwei unterschiedliche Orte des Sprechens sind. Wir hätten da zum Beispiel was in Tunesien, ein klassisches Reiseziel, sehr günstig im Januar, begann sie, offensichtlich ein Appetithappen. Ich mag die arabischen Länder nicht, unterbrach ich sie. Das heißt, beim Nachdenken fiel mir eine Libanesin ein, die ich in einem Sexclub kennengelernt hatte. Super scharf, schöne, weiche Muschi, große Brüste außerdem. Die arabischen Länder konnten schon ganz lustig sein, solange man von ihrer lächerlichen Religion absah. Ich meine, die arabischen Länder sind schon in Ordnung. Ich mag die islamischen Länder nicht. porträtiert Michel Houellebecq frauenfeindliche, islamophobe Typen wie den Sextouristen in seiner Erzählung Lanzarote? Macht er sie lächerlich? Zeigt er sich als ironischer Gesellschaftskritiker, der genau das wiedergibt, was er in seiner Umgebung wahrnimmt? Spießbürgerliche Rassisten, die den Front National wählen und mit der starken muslimischen Bevölkerung in Frankreich nicht zurechtkommen? Oder denkt er selbst so wie sie? Hass ist nicht das richtige Wort in Bezug auf den Islam. Ich habe nur keine Lust, noch mal genau dieselbe Diskussion wie über den Katholizismus zu führen, wenn sich der Islam in Europa ausbreitet. Die Idee eines Gottes, das genügt. Sie ist unhaltbar. Der Romanist Lars Schneider hält Michel Houellebecq für einen Satiriker, der seinen Lesern vorführt, wie brüchig die gesellschaftliche Realität ist. Zur Mission haben sie einen Dozenten an der Pariser Sorbonne, einen Professor, also der selbstverständlich jede Menge Beziehungen mit seinen Studierenden unterhält. Und das Ganze wirklich auch so weit überzeichnet ist, dass man nicht anders kann, als drüber zu schmunzeln. Es geht dort ans Eingemachte, wo dieser soziologische Befund, wenn man so möchte, doch recht glaubhaft ausgestellt wird und gerade so dieses Aufbrechen von gesellschaftlichen Banden und aufgezeigt wird, dass man eigentlich gar keine Vorstellung hat, wie man dort eigentlich gut wieder rauskommt. Manchmal kommt es zu atemberaubenden Gesprächen über allgemeine Aspekte des Lebens. Manchmal findet sogar eine fleischliche Vereinigung statt. Natürlich tauscht man Telefonnummern aus, doch in der Regel ruft man sich selten an. Das fortschreitende Verlöschen menschlicher Beziehungen bringt für den Roman allerdings einige Schwierigkeiten mit sich. Von den Sturmhöhen haben wir uns weit entfernt. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Die Romanform ist nicht geschaffen, um die Indifferenz oder das Nichts zu beschreiben. Man müsste eine plattere Ausdrucksweise erfinden, eine knappere, ödere Form. Genau diese plattere Ausdrucksweise werfen ihm seine Kritiker allerdings vor. Houellebecq seziert seine Gesellschaft wie ein Insektenforscher. Seine Sprache ist einfach, absichtlich schablonenhaft. Er verwendet kaum Adjektive und Bilder. So knapp und öde ist eben eine Welt, in der Utopien und religiöser Glaube, Mitmenschlichkeit, Zusammenhalt und Liebe einer ausschließlich marktwirtschaftlichen Ausrichtung weichen müssen. Houellebecq, ein Reaktionär oder ein enttäuschter Linker? Was auffällig ist, es gibt diesen negativen Gesellschaftsbefund, dass die Ökonomisierung des Alltages letztendlich die Auflösung, also Atomisierung von gesellschaftlichen Gefügen, also es zerfällt in Elementarteilchen, zur Folge hat, dass man aber andererseits gar nicht so recht weiß, wie man über dieses Problem hinwegkommt. Es gibt halt nicht mehr so eine große Utopie, die man verfolgen könnte auf dem Weg zu einer Besserung, insbesondere was die linken Programme anbelangt. All das, was insbesondere in den 60er, Ende der 60er Jahre noch einmal groß in Mode kam. Also diese ganzen Versprechen, denen wird nicht mehr getraut. Wir wachten früh auf. Erinnere dich, meine Süße. Die Flut stand sehr hoch und schäumte unter dem Mond. Wir gingen zusammen los, machten uns heimlich aus dem Staub, um den frühen Morgen zu sehen, der über den Dünen trieb. Während er in seinen Gedichten, zumindest momentweise, an so etwas wie Glück glaubt, testet Houellebecq in seinen Romanen gedanklich gesellschaftliche Alternativen. Das Leben im Rahmen von Esoterik und Sekten, Sexparadiesen und Science-Fiction-Welten. So lässt er in seinem Roman Elementarteilchen die beiden Brüder Bruno und Michel zu Wort kommen. Wie er selbst und sein Halbbruder stammen sie von derselben Mutter Janine ab, die ihre Kinder schmählich verlassen hat und sie von jeweils unterschiedlichen Großeltern erziehen ließ. Während Bruno seine Beziehungsunfähigkeit in diversen Erotikfreizeiten, Sex- und Swingerclubs auslebt, gelingt es dem Biologen Michel, einen genetischen Code zu finden, der die Zucht eines Menschen jenseits der sexuellen Bedürfnisse ermöglicht. Auch in diesem Buch polarisiert der französische Autor mit Äußerungen über geklonte Menschen, genetische Kontrolle und Eugenik, die lange nach dem Euthanasieprogramm der Nazis nun endlich gesellschaftsfähig werde. Brave New World ist für uns in jeder Hinsicht, sei es was die genetische Kontrolle, die sexuelle Freiheit, den Kampf gegen das Altern oder die Freizeitkultur betrifft, ein Paradies. In Wirklichkeit ist es haargenau die Welt, die wir anstreben, wenn auch bisher noch ohne Erfolg. Bon, je défends la science-fiction parce qu'il y a quand même les mutations scientifiques, enfin, sont. Ich verteidige die Science-Fiction. Es gibt wissenschaftliche Veränderungen, die das Leben prägen. Ich nehme das überall um mich herum wahr. Das Klonen, künstliche Befruchtung, genetische Veränderung, das wird die Menschheit ganz grundsätzlich verwandeln. Daher muss man darüber sprechen. Noch heikler wird es in Unterwerfung. Soumission erscheint im Januar 2015, 2 Jahre vor den französischen Präsidentschaftswahlen. Im ersten Wahlgang hatten sich Emmanuel Macron und Marine Le Pen vom Front National ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, aus dem Macron siegreich hervorging. In Welbecks politischer Fiktion sieht das Szenario etwas anders aus. Der Aufstieg des rechtsextremen Front National lässt sich nur verhindern, weil sich die unterlegenen bürgerlichen Parteien einem gemeinsamen Kandidaten anschließen, dem Vertreter der Bruderschaft der Muslime. Der französische Romanautor, dem immer mal wieder seherische Qualitäten bescheinigt werden, schildert ein Frankreich unter der Herrschaft einer gemäßigten islamischen Partei, der sich die Intellektuellen aus purem Pragmatismus unterwerfen. Soumission. Der Held ist ein Literaturprofessor an der Pariser Sorbonne, der am Ende des Buches für sich selbst eine Konversion in Betracht zieht. Die muslimischen Frauen waren ergeben und gefügig. Damit könnte ich festrechnen. Sie waren ganz in diesem Sinne erzogen worden. Und im Grunde genommen reicht das, um auf seine Kosten zu kommen. Die Feier der Konversion an sich würde sehr schlicht sein. Sie würde höchstwahrscheinlich in der großen Pariser Moschee stattfinden, was für alle das Einfachste wäre. Angesichts meiner relativ großen Bedeutung wäre der Rektor anwesend oder wenigstens einer seiner engsten Mitarbeiter. Besondere Brisanz erhielt das Buch, weil es genau am 7. Januar 2015 erschien, an jenem Tag, an dem 2 Islamisten den Anschlag auf die Journalisten von Charlie Hebdo verübten. Auch ein guter Freund von Michel Houellebecq fand sich unter den Toten. Auf dem Cover der aktuellen Charlie Hebdo-Ausgabe sah man eine Karikatur des französischen Schriftstellers, den Magierhut auf dem Kopf, die Kippe zwischen den Fingern. 2015 verliere ich meine Zähne, 2022 mache ich Ramadan. War Houellebecqs Buch Soumission islamfeindlich? Trug es gar zu dem Attentat in Paris bei, weil es sich über die religiösen Gefühle der Muslime in Frankreich lustig machte? Houellebecq tauchte in Frankreich ab und äußerte sich dazu erst 10 Tage später in Köln. Der Mann in Parker und Schlabberhose, umgeben von seinen Fans und einem Cordon von Sicherheitsleuten, stellte bei einer vielbeachteten Lesung klar: Erstens, Soumission ist kein islamfeindlicher Roman. Zweitens kann man ein islamfeindliches Buch schreiben, wenn man will. Tatsächlich kommen in Soumission außer dem eher positiv geschilderten, smarten französischen Islamführer Mohammed Ben Abbes gar keine echten Muslime vor. Der Autor treibt seinen üblichen sarkastischen Spott mit einer universitären Männerclique, die ziemlich leicht vom neuen politisch-religiösen System zu überzeugen ist. Verschafft es ihnen doch nicht nur Privilegien, sondern auch Frauen, Sex und andere persönliche Annehmlichkeiten. Ich mag die Provokation nicht, aber ich bemühe mich auch nicht, sie zu verhindern. Ich werde ein Thema nicht deshalb meiden, weil es polemisch ist. Man muss alles behandeln können. Le Prix Goncourt par cette voie au livre de Michel Houellebecq. Nur ein Buch fällt gewissermaßen etwas aus dem Rahmen. La carte et le territoire, Karte und Gebiet. Prompt geht am 8. November 2010 der Prix Goncourt, die höchste Literaturauszeichnung Frankreichs, mit 7-2 Stimmen an Michel Houellebecq. So als müsse man den umstrittenen, aber weltberühmten Autor nun endlich einmal bedenken. Vielen gilt der Roman rund um den unerwarteten Aufstieg des zeitgenössischen Künstlers Jet Martin als Welbecks bester. Vielleicht, weil er nicht an Spott über den zeitgenössischen Kunstbetrieb spart. Das Prinzip der Provokation aber kocht Welbeck in seinem Künstlerroman auf Sparflamme. Fast. Denn Welbeck führt eine Figur ein, die Jet Martin beim Berühmtwerden Schützenhilfe leistet. Ein bekannter Schriftsteller namens Michel Welbeck, der dem Klischee entsprechend oft betrunken ist und äußerst unbehaust lebt. Dieser Welbeck schreibt ein 50-seitiges Vorwort für die erste große Ausstellung des modernen Realisten. Gerade haben sich die beiden Männer vorsichtig angenähert, da schockiert der Autor seine Leser durch einen äußerst grausamen Mord an seinem alter Ego. Den Polizisten präsentiert sich eine völlig zerhackstückte Leiche. Humor à la Michel Welbeck. »Ist es so schlimm?« fragte Jasmin leise. »Noch viel schlimmer. Viel schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Jemanden, der das getan hat, den dürfte es gar nicht geben. Der müsste vom Erdboden verschluckt werden. Wir kriegen ihn bestimmt, Christian. Wir kriegen sie doch alle.« Ferber schüttelte den Kopf und begann zu weinen. Wie in all seinen Büchern vermischt Michel Welbeck auch in Karte und Gebiet Autobiografie und Literatur, Fiktion und echtes Leben. Und die Journalisten mühten sich anlässlich seines Prix Goncourt-Romans wieder einmal vergeblich damit ab, die Figur Michel Welbeck mit dem realen Autor irgendwie in Einklang zu bringen. Michel Welbeck, für Ihren neuesten Roman Karte und Gebiet, über den wir heute Abend sprechen, sind Sie mit Lob überschüttet worden. Sie haben sogar den Prix Goncourt bekommen. Wie erklären Sie sich diesen Wandel, also diesen Wandel der öffentlichen Wahrnehmung? Oh, parce que je pense que les gens ont eu assez de dire toujours la même chose, donc ils ont décidé de changer. Die Leute hatten genug davon, immer nur das Gleiche zu erzählen, also haben sie mal was anderes geschrieben, ist seine Meinung dazu. Alors, il n'y a pas vraiment de changement en vous. Non. Er hat sich nicht verändert. Okay, aber sind Sie nicht vielleicht auch ein wenig traurig, nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung das Enfant terrible zu sein? Ich hatte in der Vergangenheit den Eindruck, Sie waren das eigentlich ganz gerne. Non, non. Du tout. Ich bin wie ein Kind, das nicht mehr weinen darf. Führ mich in das Land, wo die gutmütigen Menschen leben. Führ mich durch die Nacht, umhülle mich mit einem Zauber. Ich möchte so gerne Wesen begegnen, die anders sind. Sie hörten Michel Welbeck, Provokation als Prinzip, von Gabriele Knetsch. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Leubel, Julia Fischer und Heinz Peter. Ton und Technik Michael Krogmann. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.